Schillers Briefwechsel mit Kerner, Teil 3, Jena, 10. November 1789. Mein heutiger Geburtstag erinnert mich, dass ich dir lange nicht geschrieben habe, vielleicht aber hast du mich im Herzen entschuldigt. Ich muss mir für diesen Winter Toleranz von dir erbitten, wenn du seltener von mir hörst, denn so wie diesen Winter bin ich, solange wie ich lebe, nicht obsediert gewesen von Arbeit. Du kannst dir's leicht denken, wenn ich dir sage, dass ich alle Tage eine ganze Vorlesung machen und wörtlich niederschreiben muss, also jeden Tag fast zwei gedruckte Bogen, ohne die Zeit, die auf Lesen und Exzerpieren hingeht. Du wirst sagen, ich mache mir die Arbeit unnötig schwer, aber mein äußerst schwaches Gedächtnis nötigt mich dazu. Der Vorteil, den ich dabei habe, ist für die Zukunft beträchtlich. Auf die Gegenwart darf ich freilich nicht sehen. Mein Privatum ist äußerst miserabel ausgefallen, woran ich freilich zum Teil selbst Ursache bin. Ich schickte den Anschlagzettel von Rudolstadt hierher. Er wurde aber, weil etwas daran fehlte, nicht angeschlagen, bis ich selbst kam, und dieses war, da die Kollegien schon angefangen hatten. Die Studenten hatten also ihre Einteilung schon gemacht. Außerdem habe ich einige sehr fatale Kollisionen in den Stunden nicht vermeiden können. Kurz, ich bin sehr erbärmlich gefahren. Meine ganze Anzahl besteht aus 30, wovon mich vielleicht nicht 10 bezahlen. An diesem würde mir just am wenigsten liegen, wenn mich der schlechte Anfang nicht überhaupt verdrösse. An meinem Hauptplan wird nichts geändert. Ich arbeite meine Geschichte aus wie für 100, und der Nutzen muss sich auf eine ganz andere Art für mich ergeben. Indessen habe ich erschrecklich viel Arbeit mehr, weil meine schriftstellerischen Arbeiten dabei fortgehen müssen. Zum Glück habe ich die Memoir, woran zwei Mitarbeiter sind, denen ich nur die Hälfte des Honorars zu bezahlen brauche. Der erste Band wird diese Woche gedruckt sein und der zweite kommt unter die Presse. Die Abhandlung, die ich dazu machte, wird dir nicht uninteressant sein. Hier schicke ich dir die Antrittsrede, die mir hier nichts als Händel gemacht hat. Ich nenne mich in aller Unschuld darin einen Professor der Geschichte, weil mir, wie du leicht denken kannst, nicht bekannt war, dass ich dadurch mit einem, der eine Nominalprofessur zur Geschichte hat, kollidieren könnte. Dies ist Heinrich, der darüber Lärm geblasen hat. Sie ließen mir's durch Griesbach wissen, dass ich der Sache abhelfen möchte, welches leicht angeht, da sie neu aufgelegt wird und also der Professor der Geschichte in einen Professor der Philosophie verwandelt werden kann. Ist dies aber nicht erbärmlich, und der Akademiediener, der sie aus dem Buchladen fordert, ist so insolent, da man sie ihm nicht gibt, weil sie schon versendet war, den angeklebten Titel von der Tür wegzureißen. Mit solchen Menschen habe ich zu tun. Gebe der Himmel, dass ich dir in dem nächsten halben oder ganzen Jahre möge Nachricht geben können, dass ich irgend anderswo angestellt bin. An meiner Tätigkeit fehlt es nicht, diese Krisis zu beschleunigen. Ein gewisser Baron von Borg, wie er sich nennt, schickt mir dieser Tage aus Metz eine französische Übersetzung des ersten und zweiten Fragments vom Geisterseher und des heimlichen Gerichts, beides von seiner Feder. Er wünscht, das ganze heimliche Gericht zu haben, indem er zweifelt, ob gegenwärtig in Frankreich und England ein solches Produkt könne geschrieben werden. Er meint, dass diesem Stücke, wenn er es ganz hätte und übersetzen könnte, die Ehre widerfahren könnte, auf dem Théâtre Français gespielt zu werden. Ich möchte dieses Jahr dem Verfasser zu Gemüte führen. Wenn Huber Lust hat, so würde ich es ihm nicht missraten. Die Übersetzung meines Geistersehers liest sich gut, bis auf einige Stellen, die der gute Freund nicht verstanden hat. Hast du dir Reinholds Buch angeschafft? Und was hältst du davon? Den versprochenen Brief des Julius erhältst du vielleicht doch und früher, als du ihn erwartest. Sonst bin ich gesund, und es gibt Verhältnisse, die mich über dieser Last von Geschäften noch aufrecht erhalten. In einigen Wochen werde ich mit der Mutter die bewusste Sache in Ordnung bringen. Sei tausendmal gegrüßt und grüße Minna und Dorchen. Ich schließe diesen Brief, um wieder an die Arbeit zu eilen. Lebe wohl, ewig dein Schiller.